Erster in Gibeah, einer Stadt in Benjamin, lebte ein reicher Mann namens Kis. Er war der Sohn von Abiel und stammte aus dem Stamm Benjamin. Zweiter Kis hatte einen Sohn namens Saul, der sehr groß und schön war. Unter allen Israeliten gab es keinen schöneren Mann als ihn, denn er war einen ganzen Kopf größer als alle anderen. Dritter, eines Tages verlor Kis, Sauls Vater, seine Eselinnen. Deshalb sagte er zu seinem Sohn Saul, nimm einen Knecht mit und geh los, um die Eselinnen zu suchen. Vierter, sie durchquerten das Gebirge Ephraim und das Gebiet von Salisa, aber sie fanden die Eselinnen nicht. Danach suchten sie im Gebiet von Salim und dann in Benjamin, doch auch dort waren die Tiere nicht. Fünfter, als sie in das Gebiet von Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, komm, wir gehen nach Hause, denn sonst macht sich mein Vater Sorgen um uns, anstatt um die Eselinnen. Sechster, der Knecht antwortete ihm, hier in dieser Stadt lebt ein Mann Gottes, der sehr bekannt ist, weil alles, was er sagt, wahr wird. Lass uns dorthin gehen, vielleicht kann er uns sagen, wohin wir gehen sollen. Siebter, Saul fragte seinen Knecht, gut, aber wenn wir hingehen, was können wir dem Mann geben? Wir haben kein Brot mehr in unseren Taschen und auch kein anderes Geschenk für den Mann Gottes. Was haben wir denn? Achter, der Knecht antwortete Saul noch einmal, ich habe noch einen Viertelsekel Silber bei mir. Den kannst du dem Mann Gottes geben, damit er uns sagt, welchen Weg wir nehmen sollen. Neunter, früher sagte man in Israel, wenn man Gott um Rat fragen wollte, kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn die Männer, die man heute Propheten nennt, hießen damals Seher. Zehnter, Saul sagte zu seinem Knecht, du hast recht. Komm, lass uns gehen. Also gingen sie in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Elfter, als sie den Weg zur Stadt hinaufgingen, trafen sie Mädchen, die Wasser holen wollten. Sie fragten die Mädchen, ist der Seher hier? Zwölfter, die Mädchen antworteten ihnen, ja, er ist hier, direkt vor euch. Er ist gerade in die Stadt gekommen, denn die Leute feiern heute ein Opferfest auf dem Hügel. Dreizehnter, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn noch treffen, bevor er zum Essen auf die Opferstätte geht. Die Leute essen nämlich erst, wenn er kommt, weil er das Opfermahl segnet. Geht also schnell hinauf, denn ihr könnt ihn jetzt noch treffen. Vierzehnter, sie gingen also zur Stadt hinauf. Als sie gerade durch das Stadttor kamen, kam ihnen Samuel entgegen, denn er wollte zur Opferstätte hinaufgehen. Fünfzehnter, einen Tag bevor Saul kam, hatte Gott Samuel etwas Wichtiges mitgeteilt. Sechzehnter, morgen um diese Zeit werde ich dir einen Mann aus dem Gebiet Benjamin schicken. Du sollst ihn zum Anführer über mein Volk Israel salben. Er wird mein Volk von den Philistern befreien, weil ich gesehen habe, wie sie leiden, und ihren Hilferuf gehört habe. Siebzehnter, als Samuel Saul sah, sagte Gott zu ihm, das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Er soll über mein Volk herrschen. Achtzehnter, Saul ging im Tor auf Samuel zu und fragte ihn, bitte sag mir, wo der Seher wohnt. Neunzehnter, Samuel antwortete Saul, ich bin der Seher. Geh vor mir zur Opferstätte hinauf. Ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh lasse ich dich dann gehen und sage dir alles, was du wissen möchtest. Zwanzigster, mach dir keine Sorgen um die Eselinnen, die dir vor 3 Tagen verloren gegangen sind, denn sie wurden gefunden. Und wem gehört alles Wertvolle in Israel? Gehört es nicht dir und der ganzen Familie deines Vaters? 21. Saul antwortete, ich bin doch nur ein Benjaminit, aus einem der kleinsten Stämme Israels. Meine Familie ist die kleinste im Stamm Benjamin. Warum sprichst du so zu mir? 22. Samuel nahm Saul und seinen Knecht mit in den Saal und gab ihnen die besten Plätze unter den etwa 30 geladenen Gästen. 23. Samuel sagte zum Koch, gib mir das Stück Fleisch, das ich dir gegeben und von dem ich gesagt habe, heb es auf. 24. Der Koch brachte die Keule und den Fettschwanz und stellte sie Saul hin. Er sagte, hier ist das, was für dich aufgehoben wurde. ISS, denn es wurde für diese besondere Zeit für dich bereitgehalten, als man sagte. Das Volk sei eingeladen. So aß Saul an diesem Tag mit Samuel. 25. Als sie von der Opferstätte in die Stadt zurückgegangen waren, bereitete man Saul ein Bett auf dem Dach. 26. Saul legte sich schlafen. Als es am Morgen hell wurde, rief Samuel Saul vom Dach herunter, steh auf, damit ich dich begleiten kann. Saul stand auf und er und Samuel gingen zusammen hinaus. 27. Als sie zum Stadtrand gingen, sagte Samuel zu Saul, sag dem Knecht, er soll vorausgehen. Du aber bleib jetzt stehen, damit ich dir eine Botschaft von Gott sagen kann.